So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnt ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein. So ein Würmchen hat kein Blut, so ein Würmchen hat kein Herz. Drum fühl ich ja so ein Regenwurm auch keinen Liebesschmerz. Doch bei mir im Innern, da tobt ein wilder Sturm. Ich möchte höflichst dran erinnern, ich bin kein Regenwurm. So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnt ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein. Der Sonntag verregnet, ist dir schon oft begegnet. Das wurmt dich dann kräftig und du schimpfst laut und heftig. Doch reibt sich hingegen bei Regen und bei Sturm vor Freude seine Hände der Herr kleine Regenwurm. So ein Regenwurm hat's gut, ach so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnt ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein. So ein Würmchen hat kein Blut, so ein Würmchen hat kein Herz. Drum fühlt ja so ein Regenwurm auch keinen Liebesschmerz. Doch bei mir im Innern, da tobt ein wilder Sturm. Ich möchte Sie höflichst dran erinnern, ich bin kein Regenwurm. So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnt ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein. Regenwurm hat's fein, ach, könnt ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein.